WDR 5. Doc 5. Das Feature. Alles kam aus Deutschland. Die deutschen Nazis brachten die Techniken mit, die man foltert, tötet und Menschen verschwinden lässt. Mit einer SS-Division würde ich das ganze Land bestens regieren. Walter Rauf war ein Meister der Entlösung. Dieser Herr, er wurde der Schakal genannt. Der Schakal war dafür zuständig, sie für immer verschwinden zu lassen. Meine Hand wird härter sein, als Sie es sich vorstellen können. Pinochets deutsche Paten, eine Spurensuche. Feature von Wilfried Hüßmann. A las 6 de la mañana las Fuerzas Armadas ya estaban en la calle y a tomarse la pesquera, tanto la pesquera como Rayonil, como la fábrica de botones, que eran del Estado. Morgens um 6 war die Armee schon auf der Straße, um die Fischfabrik zu besetzen, die Textilfabrik, alle verstaatlichten Firmen. Jorge Silva, Arbeiter einer Fischfabrik in San Antonio, wird am 11. September 1973 im Morgengrauen aus dem Schlaf gerissen. Draußen rollen Panzer. Sie brachten viele Menschen zum Regiment, gefesselt und mit Sack überm Kopf. Und im Keller des Offizierscasinos folterten sie uns. Ich war 22 und darauf nicht vorbereitet. Chile, 11. September 1973. In Santiago hat die Armee um 11 Uhr den Präsidentenpalast umzingelt. Präsident Salvador Allende hofft, dass General Pinochet, Oberbefehlshaber des Heeres, ihm zu Hilfe kommt, um den Putsch zu beenden. Erst vor 2 Tagen hat Pinochet ihm seine Treue geschworen. Jetzt zeigt der General sein wahres Gesicht. Der Kerl ist gerissen. Er kann ins Verteidigungsministerium kommen und sich den Oberkommandierenden ergeben. Punkt 12 wird bombardiert. Es gilt der Befehl, raus mit ihm aus dem Land, aber das Flugzeug wird abstürzen. Ich werde nicht zurücktreten. Danke für eure Treue und für das Vertrauen, das ihr in einen Mann gesetzt habt, der nur ein Interpret der tiefen Sehnsucht nach Gerechtigkeit war. Die Luftwaffe bombardiert den Präsidentenpalast. Präsident Allende erschießt sich und General Javier Palacios lässt das Gebäude stürmen. Veo en el sillón rojo el cuerpo del señor Allende así acostado. Ich gehe in den Salon der Unabhängigkeit und sehe den Körper des Herrn Allende auf dem roten Sofa zur Seite gelehnt. Y con la metralleta que le regaló Fidel Castro. Mit der Maschinenpistole, die ihm Fidel Castro geschenkt hatte. Avisé. Ich meldete über Funk, Mission cumplida, Mission erfüllt, Moneda eingenommen, Präsident tot. Die Regierung des Herrn Allende war dabei, sich zu bewaffnen. Einerseits sagte er, er wolle einen Bürgerkrieg verhindern. Andererseits genehmigte er die Vorbereitungen für eine Revolution, die zweifellos den Tod von mindestens 1 Million Menschen bedeutet hätte. Eine Propagandalüge. In Wahrheit hatte der sozialistische Präsident Salvador Allende der bürgerlichen Opposition angeboten, sich einer Volksabstimmung zu stellen. Doch die ermunterte das Militär zum Putsch. Pinochet versprach seinen zivilen Verbündeten eine baldige Rückkehr zur Demokratie. Doch nun, als Chef der Militärjunta, lässt er alle Parteien verbieten. Über Nacht ist Chile eine Diktatur. Sonderkommandos der Armee verhaften hunderte Regimegegner und sperren sie in Lager. Eines davon befindet sich in der stillgelegten Salpetermine Chacabuco, weit abgelegen in der Atacama-Wüste. Kapazität 1200 Gefangene. Die Konzentrationslager wurden vor dem Putsch gebaut. Wir waren schon im Juni, Juli in Chacabuco. Wir haben da Minen verlegt. Simon war damals gerade erst zum Wehrdienst eingezogen worden, mit 17. Seinen richtigen Namen soll ich nicht nennen. Auch die anderen ehemaligen Kameraden aus seinem Regiment, die heute bei ihm zu Besuch sind, wollen anonym bleiben. Okay. Das chilenische Heer wurde von den Preußen gegründet. Wir sangen Lili Marleen, Erika. Los presos también. Mussten die Gefangenen auch singen? Ja, die mussten auch singen. Y ahí estaba un alemán. Yo nunca lo supe el nombre porque yo no tenía mi relación con él, no era uniforme khaki andaba como andan los demás, ¿no? Da war ein Deutscher, er lief in einer khaki Uniform herum. Ich kannte seinen Namen nicht. Yo creo que era la parte estratégica. Ich glaube, er war zuständig für die strategische Planung. Wie kann man das Lager gegen Angriffe schützen? Wo kommen die Minen hin? Sowas. Sí, él era fascista, era nazi. Ein Faschist, Nazi. Era un alemán, alemán. Sehr deutsch. Wien, im Simon-Wiesenthal-Zentrum. Das Zentrum hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit geflüchtete Nazi-Kriegsverbrecher aufzuspüren. Dort finde ich einen Brief von John Cole, einem US-amerikanischen Anthropologen, der in Chile forschte. Cole lieferte schon 1974 einen ersten Hinweis, wonach ein hochrangiger Nazi-Kriegsverbrecher im Geheimdienst der Militärjunta aktiv wäre. Lieber Herr Wiesenthal, meine Quellen sagen, dass Rauf mit dem chilenischen System der inneren Sicherheit zu tun hat. Ein chilenischer Offizier sagte meinem Freund, er persönlich habe Befehle von Rauf bekommen. Es ging um Verhöre von Linken und um Operationen im Gebiet von Santiago. Walter Rauf, SS-Standartenführer, und im Reichssicherheitshauptamt war er zuständig für die Umsetzung des Vernichtungsbefehls gegen die europäischen Juden. Später leitete er die Judendeportationen aus Nordafrika. Und als SS-Chef von Norditalien bekämpfte er die Partisanen. In der Raufakte des Wiesenthal-Zentrums liegen Fotos von Magirus Deutz-Lastwagen. Sie wurden umgebaut zu mobilen Vergasungswagen. Mit denen wurden 300.000 Menschen getötet. Ein Projekt von Walter Rauf. Hinweise, Rauf habe in Pinochets Chile eine neue Karriere begonnen, erreichen auch internationale Medien wie den Spiegel und Le Monde. Beweise gibt es keine. Das neue Deutschland schreibt dem SS-Mann gar eine führende Rolle im chilenischen Geheimdienst zu. Die US-Regierung zeigt sich kurzzeitig irritiert. Ein deutscher Nazi als Berater der Junta würde, Zitat, es schwieriger machen, Pinochet zu verteidigen. Doch das CIA-Büro in Santiago gibt Entwarnung. Completely untrue. Rauf habe keinerlei Kontakte zum Regime. Walter Rauf lebte seit 1956 in Punta Arenas, ganz im Süden Chiles. Er war Geschäftsführer einer Königskrabbenfabrik. Die Einheimischen erinnern ihn als umgänglichen Privatier, der mit seiner braunen Vergangenheit abgeschlossen hatte. In einem Brief, den er 1972 an seinen Neffen in Kiel schrieb, klingt das anders. Mit einer SS-Division würde ich das ganze Land bestens regieren. Aber man lässt mich ja nicht. Meine Spurensuche beginnt mit Hilfe eines Fotos aus dem Jahr 1976. Es zeigt Walter Rauf im Anzug auf der Terrasse eines Restaurants. Im Hintergrund Fischerboote. Simon, der ehemalige Rekrut, sieht sich das Foto an und erkennt in Walter Rauf den Deutschen, den er 1973 im Konzentrationslager Chacabuco gesehen hat. Sí, ese mismo es. Ja, das ist er. Lo sé el nombre porque yo no tenía mi relación con él no era. Den Namen kannte ich nicht, weil ich nicht direkt mit ihm zu tun hatte. Deja llamar a un conscripto. Lass mich mal einen Kameraden anrufen. Simon schickt das Foto per WhatsApp an einen Freund, der im gleichen Regiment diente wie er. Oye, ¿y usted cómo está? Muy bien. ¿Usted lo podía identificar? Erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Ja, der war da. ¿Cómo se llamaba? Wie hieß er? Van Nordenpflicht. Van Nordenpflicht. Nordenpflicht. ¿Qué grado tenía? Welchen Rang hatte er? General. General. Trotzdem hielt er sich bedeckt. Er war intelligent. So einer darf sich nicht als Hierarch aufführen. Der Kerl hat ihm seinen Hund weggenommen, den ich aufgezogen hatte. Era un campo de concentración, una entrada, una reja, y entre esa reja había perros salvajes. Beim Eingangstor des Lagers gab es einen Käfig mit wilden Hunden. Die wurden hungrig gehalten. Y si los presos se arrancaban, wenn ein Gefangener floh, wurde er von den Hunden gefressen. Se arrancaban para el campo minado y ahí morían. Und wenn sie ihn nicht fraßen, rannte er durchs Minenfeld und starb dort. Ein paar Wochen später ruft Simon mich an. Er hat sich unter ehemaligen Vorgesetzten umgehört und erfahren, dass Walter Rauf und Pinochet sich schon lange vor dem Putsch kennengelernt hatten. Sie trafen sich 1956 in Ecuador, wohin Rauf nach dem Krieg geflüchtet war. Er lebte dort als Handelsvertreter von Mercedes-Benz und der Merex AG, die weltweit mit Waffen handelte. Ich überprüfe Simons Angaben in historischen Archiven und finde sie bestätigt. Estando Pinochet en Ecuador, un agregado militar, un agente de inteligencia, ¿no? Pinochet war als Militärattaché in Ecuador. Das nennt sich so. In Wahrheit ist es ein Posten des Militärgeheimdienstes. Er wusste, dass Rauf dort lebte und war beauftragt, ihn zu kontaktieren und nach Chile einzuladen. Y llegó acá. Y hacía parte en el ejército. Rauf zog um und gab Kurse in der Armee. Die langjährige persönliche Beziehung zwischen Augusto Pinochet und Walter Rauf wurde in Chile wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Auch Rauf selbst hielt sich an die Schweigepflicht, außer in einem privaten Brief an seinen Neffen in Kiel. Ich kenne Pinochet seit 1956. Seine Schweifträger sind alles gute Freunde von mir. Offenbar hat die Armeeführung Rauf die Umsiedlung nach Chile mit einer Art Sicherheitsgarantie versüßt. Das lässt Rauf selbst in einem kurzen Interview aus dem Jahr 1966 durchblicken. My case was decided in Chile. The Chilean government gave me permission to live and to work here. And therefore I am under protection of the Chilean government like any Chilean citizen. Mein Fall wurde in Chile entschieden. Die Regierung hat mir erlaubt, hier zu leben und zu arbeiten und hat mich unter ihren Schutz gestellt. Deshalb gibt es nichts zu befürchten. Pinochet hatte mit Raufs Vorleben als Kriegsverbrecher kein Problem. Er galt schon als Student an der Kriegsakademie als Germanophil. Einige seiner Ausbilder waren deutsche Wehrmachtsoffiziere, die heimlich hier waren. Denn Chile gehörte offiziell zur Anti-Hitler-Allianz. Die meisten Offiziere sympathisierten trotzdem mit dem Deutschen Reich. Ich möchte bei dieser Gelegenheit denjenigen sagen, die auf Befehl von Moskau Subversion und Unordnung verbreiten, meine Hand wird härter sein, als Sie es sich vorstellen können. Welche Rolle hat Walter Rauf in Pinochets Diktatur gespielt? Simon sieht sich das Foto noch einmal genau an. Conozco el lugar de San Antonio, donde estuvo ahí. Ich erkenne, wo das ist. Ich war da. Es San Antonio, por los barcos. Es ist San Antonio, wegen der Schiffe. Die Spur führt in die Hafenstadt San Antonio. Hier begann im Oktober 1973 der Aufbau eines neuen Geheimdienstes, der nicht der Militärjunta, sondern nur General Pinochet persönlich verpflichtet war. Eine Art chilenische Gestapo. Der neue Dienst hieß DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Zum Chef ernannte Pinochet seinen Freund Manuel Contreras. Kommandeur des hiesigen Pionierregimentes. War Rauf seinetwegen in der Stadt? Tonnenschwere Seelöwen wuchten den Strand hoch, um sich die Abfälle des Fischmarktes zu schnappen. Mit Hilfe des Fotos suche ich an der Hafenpromenade das Restaurant, in dem Rauf speiste. Aber es ist nicht mehr da. Die Fischer, die sich hier am Abend zum Plaudern treffen, wissen Rat. Einer erinnert sich an den Namen des Lokals, Guaton Vacuno. Ein anderer erkennt den Standort. Ich solle den Algenverkäufer da hinten fragen. Der hat dort lange als Kellner gearbeitet. Ich erinnere mich an ihn. Ich arbeite schon seit 40 Jahren hier an der Promenade. Irgendwann kam er nicht mehr. Aber ich weiß, der Typ war hier. Wann war das? In den 70er Jahren, während der Diktatur. Ich arbeitete damals in Copacabana. Nicht weit vom Fischereihafen entfernt liegt der Strand von Santo Domingo. In den Dünen sieht man Reste einer Ferienanlage, die nach dem Putsch vom Militär besetzt wurde. Oberst Manuel Contreras, Spitzname Mamo, hat mit dem Gelände in Traumlage etwas Neues vor. Hier sollen die Rekruten für seinen neuen Geheimdienst ausgebildet werden, der DINA. Jedes Regiment in Chile schickt eine Handvoll Kandidaten. Einer davon ist Simon. Ich wurde ausgewählt. Es hieß, wegen guter Führung werden Sie mit einem Strandurlaub belohnt. Wir kamen in Santo Domingo an und da erklärte uns Manuel Contreras, weswegen wir hier waren. Wir gehörten jetzt zu einer Elite, einem Heer, um den Kommunismus in Lateinamerika auszurotten. Ihr werdet in der Finsternis kämpfen. Ich fühlte Sand unter den Füßen. Das Meer. Siento yo la voz del Capitán Jara en esa época, quien era el Capitán Jara, que era la mano derecha de Manuel Contreras. Und ich hörte die Stimme von Jara. Das war die rechte Hand von Manuel Contreras. Estaba el horror caminando. Das Grauen begann. Ana Becerra war 17, als sie verhaftet wurde und im dritten Monat schwanger. Sie war aktiv in der linksrevolutionären Organisation MIR. Contreras, dem Direktor des neuen Geheimdienstes, war sie bereits vor dem Putsch begegnet. Ich lernte Contreras auf einem Empfang kennen, zu dem ich meinen Vater begleitete. Er schien ein gutmütiger Mann. Sympathisch. Antes del 73. A todas las actividades que había en San Antonio estaba Contreras. Pero él estuvo, o sea, con muchos, digamos, comunistas alrededor suyo en ese sentido. O sea. Vor 1973 war er bei allen Events in San Antonio dabei. Immer mit vielen Kommunisten zusammen. Yo creo que él estaba viendo quién era quién. Ich glaube, er wollte herauskriegen, wer ist wer. Los chilenos no tenían experiencia en estas clases de tortura y esto lo trajeron acá, lo importaron acá. Die Chilenen hatten keine Erfahrung mit dieser Art von Folter. Das haben sie importiert. Gringo eran alemanes. Von den Gringos. In diesem Fall waren es Deutsche. Y lo dieron la bienvenida. Und sie begrüßten uns mit einem Willkommen. ¿Cómo fue la instrucción? Wie war die Ausbildung? ¿Cómo seguir una persona, cómo sacar una información? Wie man jemanden verfolgt und ihn zum Reden bringt. La información consistía era la que dio Neckelmann. Den Unterricht erteilte Neckelmann. Un oficial de la DINA. Ein Offizier der DINA. Era un ejemplo el vaso. Er hielt ein Glas mit Wasser hoch und sagte. Había que revolverlo. Umrühren und umrühren. Y siempre quedaba algo abajo. Irgendwas setzt sich immer wieder unten ab. Tenía miedo. Ich hatte Angst. Me metieron en una de las cabañas y me amarraron de pie y mano y vendada. In der Hütte fesselten sie mich an Händen und Füßen, verbanden mir die Augen. La experiencia de Santo Domingo fue muy dura. No se la daría a nadie. Die Erfahrung in Santo Domingo war hart. Ich wünsche sie niemandem. Y a los niños de los dinos Ellos jugaban metiéndose por abajo de las cabañas. Die Kinder der Diener Agenten krochen beim Spielen unter die Hütten. Hay historias de compañeros que cuentan de que mientras los torturaba, ellos no se atrevían a gritar o se contenían lo máximo porque sentían los niños jugar afuera. Einige Genossen haben erzählt, dass sie während der Folter ihre Schreie unterdrückten, weil sie draußen spielende Kinder hörten. Am Strand von Santo Domingo betrieb die Dina ein Casino und Ferienwohnungen für die Familien der Agenten. Auch die beiden Töchter von Oberst Contreras verbrachten hier ihre Ferien, gemeinsam mit ihrem Leibwächter, Jorgelino Vergara. Yo salía, tenía un perro pastor alemán muy bonito, la familia Contreras Valdebenito, o sea, el Casani. Ich führte den deutschen Schäferhund der Familie Contreras spazieren. Casani hieß er. Ese perro. Der Hund war mein Liebling. Zur gleichen Zeit starben dort viele Menschen, Gefangene. Sie wurden gefoltert und tschüss. Jorgelino genoss das Vertrauen des Dienerchefs. Er stammte aus einer sehr armen Familie vom Lande. Als er 14 war, stellte Contreras ihn als Hausdiener ein. Morgens brachte er dem Oberst das Frühstück ans Bett und die Maschinenpistole. Era todo maravilloso para mí. Alles wunderbar. Me traen bien, las comidas excelentes. Cosa todo maravilla como otro mundo. Sie behandelten mich gut. Es gab tolles Essen. Für mich war das eine neue Welt. Entonces ya con el tiempo me tomaron cariño, porque sabían que yo era huérfano. Sie gaben mir Liebe, weil sie wussten, dass ich ein Waisenkind war. Él dio la orden de que su guardaespaldas me llevaran al polígono del regimiento Buin, que está a los pies del Cerro San Cristóbal. Er befahl seinen Leibwächtern, mich ins Regiment Buin mitzunehmen. Para aprender a hacer uso de las armas. En caso de cualquier ataque, claro, la hija del Mamo Contreras. Dort lernte ich den Umgang mit Waffen für den Fall eines Angriffs auf seine Töchter. Den Kontakt zu Jorgelino Vergara hat Simon hergestellt. Das war nicht einfach, denn Jorgelino wohnt heute an einem abgelegenen Ort. Er ist vorsichtig. 2007 hat er mit seiner Aussage bei der Polizei 200 ehemalige DINA-Mitarbeiter belastet. Sie waren an Folter und Morden beteiligt. Über 50 von ihnen kamen ins Gefängnis. Eigentlich brauche ich Schutz, denn man hat mehrmals versucht, mich umzubringen. Jorgelino sieht sich das Foto von Rauf an. Hat er ihn mit Contreras zusammen gesehen? Dieser Herr, er wurde der Schakal genannt, kam oft in das Ferienhaus, um Manuel Contreras zu besuchen. Es lag am Strand von Santo Domingo, abseits im Wald. En esos años, 75-76, estaba así, tal cual. So sah er aus in der Zeit 1975, 1976. Y era muy fumador. Er war ein starker Raucher. De hecho, lo vi en varias ocasiones. Ich sah ihn bei verschiedenen Gelegenheiten. En el Hotel Bahía, Cartagena, se reunía con el Mamo Contreras. También en el cuartel general. Im Hotel Bahia in Cartagena traf er sich mit Mamo Contreras und auch im Hauptquartier in Santiago. Er spielte eine finstere Rolle im chilenischen Unterdrückungsapparat. So viel ist klar. Jorgelino Vergara erinnert sich, dass sein Dienstherr häufig in die deutsche Colonia Dignidad fuhr, 350 Kilometer südlich von Santiago. Die Kolonie, auch Villa Baviera genannt, wurde von dem Sektenführer Paul Schäfer geleitet. Und sie war einer der wichtigsten Stützpunkte der DINA. Für Contreras war sie außerdem eine Art Heimat- und Rückzugsort. Er war in der deutsch geprägten Stadt Osorno aufgewachsen. Als Kind lief er nebenher, wenn die deutsche Gemeinde an Hitlers Geburtstagen mit Hakenkreuzfahnen und in SA-Uniformen durch die Stadt marschierte. Yo conocí Villa Baviera cuando salí. Una oportunidad fue el Mamo Contreras, fue la familia completa. Ich lernte die Villa Baviera kennen, als Manuel Contreras mich mitnahm, mit der ganzen Familie. Él salía a cazar, el Mamo Contreras, de noche con los alemanes. Er ging nachts mit den Deutschen auf die Jagd. Todo lindo, todo maravilloso. Alles war dort wunderschön. Ellos se fabrican todo, hasta las cucharas que usan se las fabrican ellos. Sie haben alles selbst hergestellt, sogar die Löffel. Ellos se autoproducen todo lo que para alimentación. Die Nahrungsmittel, das Gemüse. La hortaliza, las legumbres. Alles. Todo. Hubo Gab es politische Gefangene in der Kolonie? De Talca, creo yo, eran gente detenida para allá y allá le eliminaban. Gefangene aus der Stadt Talca kamen dahin. Eran torturados. Zum Foltern. Y cuando se les podía dejar en libertad, después de todo, para que no dejar evidencia. Danach konnte man sie nicht mehr freilassen, damit sie nichts darüber erzählen konnten. Lo eliminaban. Sie wurden eliminiert. Contreras konnte sich auf die Deutschen verlassen. Sie waren verschwiegen und bedingungslos gehorsam. Ihr Führer, Paul Schäfer, hatte schon ein Jahr vor dem Putsch, im Juli 1972, zu einem Treffen eingeladen, um den Staatsstreich zu planen. Seinen Anhängern predigte er, die Regierung Allende wolle die riesigen Ländereien der Kolonie enteignen und die Gemeinde aus dem Land jagen. Diese verdammten Verbrecher, diese Weltverbrecher der Endzeit. Ihr Dreckschweine, ja. Diese Unreinheit im Geist und ihrem Hirnskopf, die machen uns fertig. Zu der geheimen Beratung ein Jahr vor dem Putsch erschien auch Roberto Thieme, Generalsekretär der rechtsradikalen Miliz Patria y Libertad, Vaterland und Freiheit. Sie hatte etwa 10.000 Mitglieder. Viele von ihnen kamen aus deutsch-chilenischen Familien. Ich landete. Paul Schäfer empfing uns. Habían oficiales activos de la zona, de los regimientos, más los estudiantes, los empresarios de la zona, los grandes agricultores. O sea, eran como 50 personas. Es waren aktive Offiziere aus den Regimentern der Gegend anwesend. Außerdem Unternehmer und Großagrarier. Wir waren etwa 50 Personen. Todos queríamos terminar con el gobierno de Allende. Wir alle wollten die Allende-Regierung stürzen. Diese Versammlung an diesem Tag in der Colonia brachte die Wende. Me fui al Consejo y le presenté el plan de organizar un cuerpo paramilitar. Ich stellte Paul Schäfer meinen Plan vor, eine paramilitärische Einheit zu gründen. Ahora avanza el timing hasta el golpe. Jetzt nahm die Vorbereitung des Putsches Fahrt auf. Colonia Dignidad 1974. General Mendoza, Mitglied der Militärjunta, ist zu Besuch. Schäfer lässt seine Jungs zu den Klängen des Orchesters der Kolonie aufmarschieren. Sie werden schon mit 14 oder 15 in den Sicherheitsdienst der Kolonie aufgenommen und für den Kampf gegen die sogenannten subversiven Elemente ausgebildet. In Nahkampf, Waffenkunde und Verhörtechniken. Ihr Lehrer ist der ehemalige SS-Mann Cornelius Krieg, Deckname Lindes. Er war in der SS Ausbilder für Partisanenbekämpfung und Folter. Das Protokoll seines Kurses in der Kolonie vom November 1974 hat die Menschenrechtsbrigade der chilenischen Polizei bei Ausgrabungen auf einem Acker gefunden. In Russland wurden wir mal von der 1. ukrainischen Frauendivision angegriffen. Das waren 12.000 Frauen. Sie sind unheimlich schnell, nach Katzenart. Wenn man eine Frau zu verhören hat, kann man sich sehr verkalkulieren, wenn man vorher einen Mann hatte. Sie hält viel mehr Strom aus als ein Mann. Im Ertragen von Schmerzen liegt die Kraft einer Frau um 70% höher. Die Frau hat eine Reserve für die Geburt. Nicht nur die Kinder der Kolonie, auch der chilenische Geheimdienst lernt von dem SS-Mann Cornelius Krieg. Zum Beispiel, wie man politische Gefangene mit Hilfe von Folter zur Kollaboration zwingt. Sie werden als Lockvögel eingesetzt, um ihre eigenen Genossen zu identifizieren. Damit sie nicht flüchten können, bekommen sie einen unter der Kleidung versteckten Knebel. Transportknebel, flaches Vierkantholz, etwa 40 cm lang, Innenkanten scharf. Oberes Ende zwischen den Schulterblättern. Aus grobem Nylon werden drei Schlingen angebracht. Die erste um den Hals, die zweite um die Hoden, die dritte um den großen Zeh. Der Mann kann normal gehen, aber nicht laufen. Er wird abgesetzt, geht durch die Straße, ein Agent neben ihm und er muss auf den Kontaktmann deuten. Der Mann kann auch nicht ins Auto gezogen werden, wenn seine Leute ihn etwa zurückholen wollen. Man bekommt ihn nicht durch die Wagentür. Es bleibt wenigstens Zeit zum Schuss. Die Gestapo hat gefangene Agenten im Stadtverkehr so losgeschickt. Cornelio pertenecía al cuadro al cuadro permanente del ejército. Cornelius gehörte zum festen Kader des Heeres. Er wurde an etlichen Stellen eingesetzt. In San Manuel, Terras Verdes, Rinconada de Maipú. Eran cuarteles del ejército. Alles Kasernen der Armee. Simón hat während seines Militärdienstes in Chile viele deutsche Nazis kennengelernt. In der Armee nannte man sie unsere deutsche Truppe. Esa manera de pensar, la forma de inteligencia, eso no lo teníamos los chilenos. Diese Art zu denken, diese Geheimdienstmethoden, sowas hatten wir Chilenen nicht. Era una organización nazi. Sie hatten eine nationalsozialistische Organisation. Porque nadie actuaba por separado. Keiner handelte auf eigene Faust. Überall im Land ist Militär auf den Straßen. Tausende werden verhaftet, viele Menschen gefoltert und getötet. Doch die deutsche Botschaft in Santiago schickt beruhigende Lageberichte an das Auswärtige Amt in Bonn. Die Militärregierung habe die Lage unter Kontrolle. Berichte deutscher Medien über Menschenrechtsverletzungen seien so wörtlich übertrieben und wenig objektiv. Dadurch werde die ausgezeichnete Kooperation der Botschaft mit der Militärregierung gefährdet. Geschrieben hat das Oberst Franz Loyo, deutscher Militärattaché in Santiago. Er hatte gute Kontakte zur Junta und übernahm für eine Weile die Berichterstattung aus Chile nach Bonn. Pressesprecher der Botschaft war damals Rabban von Menzingen. Er lebt heute in Südportugal. Ich erreiche ihn zunächst telefonisch. Ich habe da nicht viel mitbekommen. Ich meine, ich weiß, dass der Militärattaché da ganz auf Pinochet-Seite war. Ne? Das war bekannt. Wir treffen uns zum Interview. Dabei stellt sich heraus, dass von Menzingen mit Allende sympathisierte und gehofft hatte, dass es dem ersten frei gewählten marxistischen Präsidenten der Welt gelingen würde, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu errichten. Das war eine völlig wilde Zeit. Das war schon sehr durcheinander. Aber es war noch eben eine freie Zeit. Jeder konnte sagen, was er wollte. Allende hatte nach meiner Ansicht keine Chancen. Er hatte sehr viel gegen sich. Auch politisch war ja viel gegen ihn, ne? Da gab es doch sehr viel Rechte oder so lauwarme, ne, so die Christdemokraten. Und da war der Einfluss der Amerikaner schon ganz gewaltig groß gewesen. Die fanden den überhaupt nicht gut mit der Nationalisierung der Minen und so weiter. Während der deutsche Militärattaché den Staatsterror verharmlost, unterstützt sein Kollege von Menzingen verfolgte Oppositionelle. Ich habe dann in meinem privaten Haus ein Treffen gemacht mit Gewerkschaftlern und wollte also verschiedene Richtungen zusammenbringen. Sagen, ihr müsst euch jetzt irgendwie einigen, da muss was geschehen. Und dann kam eine Anfrage vom deutschen Geheimdienst an die Botschaft, wie der Menzingen dazu kommt, hier einen Gewerkschaftskongress zu machen. Und das fand ich etwas erstaunlich und der Botschafter auch. Und dann kam es raus, der Militärattaché hat er mit dem chilenischen Geheimdienst gekunkelt. Und der Militärattaché in Ihrer Botschaft, war der gleichzeitig BND-Resident? Er war gleichzeitig BND, ja. Ja. Der BND-Mann in der Botschaft, aber auch andere deutsche Diplomaten, spielten mit Walter Rauf Tennis im deutschen Tennisverein Santiago. In der Botschaft war das kein Geheimnis. Ich weiß, dass darauf in dem deutschen Tennisclub gesehen wurde. Von der Gesinnung her war es leicht nachzuvollziehen, dass da Beziehungen waren. Doch nicht nur die Gesinnung verband Walter Rauf und den BND-Mann in der Botschaft. Rauf selbst war 1958 vom Bundesnachrichtendienst angeworben worden. Seine Registriernummer 7410. Er sollte in ganz Südamerika ein Quellennetz aufbauen und leiten. Auszug aus dem BND-Gutachten über die Eignung des Kandidaten Walter Rauf. Vive Auffassungs- und Beobachtungsgabe, schaltet kurz und entschlossen, sieht in einer nachrichtendienstlichen Tätigkeit eine folgerichtige Fortsetzung seines früher eingeschlagenen Lebensweges. Hinzu kommt eine gewisse Abenteuerlust und ein gewisses Verantwortungsgefühl gegenüber seinem Volk. Rauf erhielt vom BND 3.000 Mark Monatsgehalt und einen klaren Auftrag. Die Ausbreitung des Kommunismus auf dem amerikanischen Subkontinent möglichst zu verhindern. Der BND stattete Rauf mit neuen Papieren aus und sicherte ihm Schutz vor Strafverfolgung zu. So konnte er unbeschwert durch ganz Lateinamerika reisen und alte Kameraden rekrutieren, die er aus Gestapo- und SS-Zeiten kannte. Zwar wurde Rauf 1963 vom BND offiziell abgeschaltet, weil er vor dem Landgericht Hannover wegen Massenmordes angeklagt wurde, aber das von ihm geschaffene Netzwerk blieb. Dazu gehörte auch sein Sohn Alf, Deckname Neuland. Er war von seinem Vater rekrutiert, Leiter der BND-Funkstation in Santiago und außerdem Offizier der chilenischen Marine. Manuel Contreras richtet 1974 sein Hauptquartier in Santiago ein. Als Chef der DINA ist er nun der zweitmächtigste Mann im Staat. In Chiles Hauptstadt betreibt die DINA ein halbes Dutzend Geheimgefängnisse. Es sind Folterzentren. Walter Rauf ist überall und nirgendwo. Er hat Wohnungen in Punta Arenas, in San Antonio und eine im Zentrum von Santiago. Oft ist er im Hauptquartier der DINA in der Straße Belgrano. Als enger Berater des Geheimdienstdirektors taucht er auch in dessen Privatvilla auf. Contreras, ehemaliger Hausdiener, erinnert sich. El Chacal. Siempre llegaba a la casa y le traía a la familia, Contreras Valdebenito, caja inmensa de productos de mariscos congelados. Pescados y mariscos. Der Schakal kam zu uns ins Haus und brachte der Familie Contreras riesige Kisten voller tiefgefrorener Meeresfrüchte und Fische mit. Ich weiß nicht, ob er einen militärischen Rang hatte, aber er gehörte zur oberen Führungsriege, denn er hatte direkten Zutritt zum Geheimdienstdirektor. Normalmente lo acompañaban también como guardaespaldas agentes de la DINA. Meistens kam er mit Leibwächtern, Agenten der DINA. Lo vi que venía al cuartel general. Ubicado acá en Santiago con Willigen, que Willigen es el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, la ENI. Im Hauptquartier habe ich ihn zusammen mit Willigen gesehen, dem Direktor der Geheimdienstschule, der ENI. Brigadier Christoph Willigen, ein Chilene deutscher Abstammung. Er war in der DINA-Führung auch für die Beziehungen zum deutschen Geheimdienst zuständig. Nach Aussage seines ehemaligen Fahrers fuhr er regelmäßig in die deutsche Botschaft. Es ging um die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung chilenischer Linksextremisten, denen die Flucht nach Europa gelungen war. Auch Willekes Mitarbeiter Michael Townley bestätigte die enge Zusammenarbeit mit dem BND, als er Jahre später vom FBI vernommen wurde. Es gab einen Informationsfluss hin und her. Wir schickten Namenslisten aus Chile. Sie schickten Listen zu uns. Sie hatten Fragen zu Leuten, von denen sie glaubten, dass sie mit der Baader-Meinhof-Gruppe zusammenarbeiteten. Ich viajaba siempre a Alemania, viajaba siempre el Christopher Willigen. Willigen reiste oft nach Deutschland. Michael Tolle también. El socio del químico Eugenio Berrio. Ebenso Michael Townley mit seinem Partner, dem Chemiker Berrios. Sie reisten durch die ganze Welt, um Chemikalien für die Herstellung des Giftgases Sarin zu beschaffen. Frankfurt war Sitz eines der größten Auslandsbüros der DINA. Chef des Büros war Wolf von Arnswald, der auch die Transportabteilung der Fluglinie LAN-Chile in Frankfurt leitete. Er transportierte die gefährlichen Chemikalien in seinem Handgepäck von Frankfurt nach Chile. 1993 hat er das einem chilenischen Untersuchungsrichter gestanden. Ich schätze, dass ich im Laufe der Jahre insgesamt etwa 20 Koffer von Frankfurt, Deutschland, nach Santiago gebracht habe. Als ich in Santiago ankam, übernahm sie Herr Alfred Matthusen. Durch den Zoll musste ich mit dem Koffer niemals. Der Empfänger der tödlichen Fracht war Führungsmitglied der Colonia Dignidad. Wie war es möglich, dass chilenische Geheimdienstoffiziere ungestört große Mengen Chemikalien zur Herstellung des Giftgases von Deutschland nach Chile bringen konnten? Willigen konnte sich problemlos in Deutschland bewegen, weil er dort Paten hatte. Offensichtlich wussten sie dort, was mit diesen Chemikalien geplant war. Eine solidarische Kollaboration. Wir fragen beim Bundesnachrichtendienst nach. Hat der BND der DINA bei der Beschaffung des Giftgases Sarin geholfen? Die Antwort kommt nach wenigen Wochen. Zitat: Informationen zum Transport von Chemikalien und Laborausrüstung zur Herstellung von Giftgas im Handgepäck von Flügen von Frankfurt nach Chile mit Wissen und Unterstützung des BND konnten hier nicht ermittelt werden. Pinochet ließ große Mengen Sarin herstellen, um es in einem möglichen Krieg einzusetzen. Und die DINA produzierte kleine Portionen für den Einsatz gegen Oppositionelle. Auch in der Colonia Dignidad wurde das Gas ausprobiert. In der Lautaro-Kaserne gab es für Manuel Contreras eine Vorführung, wie effektiv das Gas wirkt. Ich habe es mit angesehen. Los primeros que mataron fueron a dos peruanos que habían caído por Sie töteten zwei Peruaner, die nichts mit Politik zu tun hatten. Die hatten einfach nur Pech. Michael Townley kam mit einer kleinen Parfumflasche der Marke Chanel und es machte Der Peruaner fiel hin, zuckte ein paar Mal uno salto y murió, pero menos de 5 segundos. Und war in weniger als 5 Sekunden tot. Fue el método que siguieron utilizando. Diese Methode wurde in der Folge angewandt. Amnesty International und auch die UN-Menschenrechtskommission hatten bereits Berichte über Folter und Morde in der deutschen Colonia Dignidad veröffentlicht. Aber die Bundesregierung unternahm weiterhin nichts, um diesen Vorwürfen nachzugehen. Diese deutschen Botschaftsmitglieder, die meisten, haben Lebensmittel von der Colonia Dignidad bezogen. Sagen, das ist doch prima. Ich habe gedacht, ich fahre mit meinem Kinowagen dahin und zeige den Heimatfilme und dann kann ich das mal anschauen. Und dann haben die gesagt, nein, das geht jetzt leider nicht. Und dann bin ich erst zum Bischof von Linares. Dann sah ich schon das Bild von Pinochet über seinem Schreibtisch. Dann hat er gesagt, ja, es stimmt schon, Pinochet war zwar mein Schüler, aber dass da Leute in der Kolonie umgebracht werden, das kann ich nicht für gut halten. Das Auswärtige Amt hat mich aufgefordert, einen Bericht zu machen, am Botschafter vorbei. Doch das Auswärtige Amt schickte von Menzingens vertraulichen Bericht nach Santiago zurück, an seinen Vorgesetzten, den neuen Botschafter Erich Strädling. Und der Strädling hat zurückgeschrieben, Menzing liegt falsch, das sind gute Leute, und hat das abgebügelt. Und die haben das akzeptiert. Wieso hat er das gemacht? Das hatte auch mit Waffenlieferungen zu tun. Da lief einiges in diesem Bereich. Und der Strädling war doch mit dem Mertes über der Eng. Mit dem Waffenhändler Mertens. Ja, ja. Und der Strädling war in der Colonia gewesen. Und da wurde er empfangen und wunderbar. Und gesungen wurde da. Und dann Festessen und alles. Das fand er gut. Botschafter Strädling und der Waffenhändler Mertens verbringen 3 Tage in der Colonia Dignidad. Zu diesem Zeitpunkt vegetieren dort mindestens 100 politische Gefangene in einem Betonkeller unter dem Getreideschuppen. Die Kolonisten nennen die Gefangenen die Schweine. Nach seinem Inspektionsbesuch in der Colonia Dignidad schickte Strädling einen Bericht nach Bonn. Die Kolonie leistet Hervorragendes für die Verbreitung der deutschen Kultur. Ich habe keine unterirdischen Folteranlagen gefunden. Alles ist sauber und ordentlich, bis hin zu den Schweineställen. El único país en el mundo. El único. Wir sind das einzige Land der Welt, das erhobenen Hauptes von sich sagen kann, die einzigen, die Kommunisten beseitigt haben, sind wir. Pinochets Krieg gegen das eigene Volk hat das Land tief gespalten. Noch immer ist das Schicksal von 1469 verschwundenen Menschen nicht aufgeklärt. Die Angehörigen suchen verzweifelt nach Überresten der Opfer. Wo sind ihre Leichen? Einige wurden aus Hubschraubern ins Meer geworfen, andere in der Atacama-Wüste verscharrt, einige Dutzend in der Colonia Dignidad mit Napalm verbrannt. So viel ist bekannt. Aber was ist mit den anderen geschehen? Die Menschenrechtsbrigade der Polizei verfolgt seit Jahren eine Spur, die nach San Antonio führt. Bislang erfolglos, weil die Täter sich an den Schweigepakt des Geheimdienstes halten. Einige Wochen nach meinem ersten Besuch in San Antonio erreicht mich eine Sprachnachricht. Sie stammt von einem Arbeiter der Fischfabrik in San Antonio, die nach dem Putsch in den Besitz der Geheimpolizei DINA übergegangen war. Einer der Fischer hat Jorge Silva das Foto von Rauf gezeigt. Ahora que veo ese foto del viejo ese nazi, claro, claro que me acuerdo ahora. Jetzt, wo ich das Bild des alten Nazis sehe, erinnere ich mich. Claro que estuvo en la pesquera cuando estuvo Contreras y el Jara. Er war in der Fischfabrik, zusammen mit Contreras und Jara. Y otro asesino. Und den anderen Mördern. Ich rufe Jorge Silva an. Wo hat er damals Walter Rauf gesehen? In der Halle, wo die Netzflicker arbeiteten. In diesem Bereich tauchte er auf. Bei den LKW mit Gefangenen hinten drin. Es ist der auf dem Foto. Er hatte einen deutschen Akzent. Mehrere Überlebende des Terrors haben bezeugt, dass regelmäßig Kühl- und Lastwagen mit der Aufschrift Pesquera Arauco, das heißt Fischfabrik Arauco, in der Via Grimaldi und anderen Folterzentren der DINA auftauchten, um Gefangene abzuholen. Was geschah, wenn die Transporte auf dem Gelände der Fischfabrik ankamen, hat Jorge Lino Vergara von zwei ehemaligen DINA-Agenten erfahren, Tatbeteiligten. El Chacal. Le dieron el cargo como director de la pesquera Arauco. Rauf hatten sie eine Art Direktorposten gegeben. De la dictadura. Es war ja ein Unternehmen der Diktatur. Los cadáveres fueron tirados a las trituradoras de la pesquera Arauco. Die Leichen wurden in den Schredder der Fischfabrik geworfen. ¿Quién lo hizo, el Chacal? Der Schakal hat das getan. Personalmente. Er persönlich? No. Nein. Lo acompañaban agentes de la misma DINA. Er wurde von Agenten der DINA begleitet. Sie sagten mir. Los tiraron. Wir haben sie da hineingeworfen und sie wurden zur Fischmehl verarbeitet. Da sie wussten, dass ich Mamo Contreras Liebling war, haben sie mir nichts vorenthalten. Sie waren direkte Zeugen, weil sie mitgemacht haben. Aber sie werden nicht vor Gericht aussagen, weil sie Angst haben. Die Justiz öffnet keine Türen, sondern verschließt sie. Was bei den Recherchen immer klarer geworden ist, Walter Rauf, der Entwickler des Gaswagens zur Ermordung von Juden, war gemeinsam mit Christoph Willicke und DINA-Chef Manuel Contreras auch in Chile, der Architekt der industriellen Vernichtung von Regimegegnern. Bislang hat der Bundesnachrichtendienst zu eigenen Erkenntnissen über Raufs Tätigkeit für die DINA geschwiegen. Mit unseren Rechercheergebnissen konfrontiert, findet er nun doch eine Aktennotiz über seinen ehemaligen Agenten. Sie stammt aus dem Jahr 1974. Zitat: Entgegen anderslautenden Meldungen ist Oberst Walter Rauf nicht Chefberater der DINA, sondern spielt dort eine sehr untergeordnete Rolle. Er könnte als einer der Ejecutores bezeichnet werden, das heißt als ausführendes Organ mit keinerlei Anordnungsbefugnis. Jorge Lino Vergara war Ohrenzeuge, als Walter Rauf und Manuel Contreras darüber berieten, wie sie die Spuren ihrer Verbrechen auslöschen können. Die haben über Pakete gesprochen, die eliminiert werden müssten. Wir haben hier etwas im Stadtteil Quinta Normal. Da könnte man es machen, ohne Spuren zu hinterlassen. Vernichtung der Pakete, hieß es. Rauf war dafür zuständig, sie für immer verschwinden zu lassen. Zum ersten Mal erwähnt Jorge Lino in diesem Telefonat einen Ort, an dem noch kein Untersuchungsrichter nach Spuren gesucht hat. Quinta Normal. Das ist ein Stadtteil in Santiago. Hier befand sich das Hundekrematorium der Hauptstadt, die Pereira. Das war grausam, sehr grausam. Sie verbrannten Menschen. Menschliche Körper in der Pereira. In Santiago fielen die meisten Leichen an. Sie wurden in die Pereira gebracht. Wie viele? Schau mal. Um dir eine Zahl zu nennen. Mehr als 300. Die Pereira Arte im Stadtteil Quinta Normal. Heute ein Kulturzentrum in den Ruinen des ehemaligen Hundekrematoriums. Hier wurden bis 1976 streunende Hunde getötet und eingeäschert. Ich lerne einen Hundefänger kennen, der hat hier fast sein ganzes Leben lang gearbeitet. Er ist über 90 Jahre alt, bittet mich aber, das Mikrofon auszuschalten. Die Angst ist immer noch da. Während der Diktatur kamen nachts immer wieder fremde Fahrzeuge auf das Gelände. Wir durften nicht in der Nähe bleiben. Die Fremden warfen schwere Säcke in die Öfen. So etwas haben wir nie gemacht. Die Hunde wurden ohne Säcke verbrannt. Soweit ich sehen konnte, waren die Körper in den Säcken deutlich größer als Hunde. Ich bitte Simon um Hilfe. Er hört sich bei alten Kameraden um. Darunter ist auch ein ehemaliger Leibwächter des Dieneroffiziers Christoph Willecke. Der weiß mehr. Er will sich aber nicht mit mir treffen. Er vertraut nur Simon. Er arbeitete damals im Hauptquartier und begleitete Willecke und Rauf mehrmals in den Park der Könige zur Pereira. Sie wollten sie benutzen. Sie war eigentlich für Hunde da, aber jetzt sollte sie für Menschen benutzt werden. Rauf gehörte zu der Abteilung, die hieß Abteilung Finale Lösung. Für mich gibt es bei Betrachtung der Weltlage kein anderes Land als Chile, wo ich leben möchte. Ganz abgesehen davon, dass ich hier sozusagen unter Denkmalschutz stehe. Walter Rauf in einem Brief an seinen Neffen. Die USA, Großbritannien und Israel verlangten in den 1970er und 80er Jahren immer wieder die Auslieferung Raufs, um ihn endlich wegen Massenmord und Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen. Vergebens. Rauf war in Chile ein Unantastbarer. Simon Wiesenthal bat Augusto Pinochet 1979 in einem persönlichen Brief um die Auslieferung Raufs, aus Respekt vor den ermordeten Juden. Der Diktator erteilte ihm eine Abfuhr und Rauf kommentierte die Angelegenheit in einem Brief so. Dass er es aber wagt, auch an Pinochet zu schreiben, zeigt einen Mangel an Intelligenz. Walter Rauf lebt die letzten Jahre im Stadtteil Las Condes in Santiago. Er spielt gerne mit seinen Enkeln, die in der Nähe wohnen. Immer am 20. April lädt er die alten Kameraden ein, um Hitlers Geburtstag zu feiern. Mit Whisky und dem Horst-Wessel-Lied. 1979 bekommt er Besuch von seinem ehemaligen Vorgesetzten, SS-General Karl Wolf. Zum Abschied schenkt er Wolf ein Buch mit der Widmung SS-Standartenführer Walter Rauf, staatlich geprüfter Kriegsverbrecher. 1984 stirbt Rauf infolge eines Herzinfarktes. Bei seiner Beerdigung versammeln sich deutsche und chilenische Nazis auf dem Friedhof. Sie recken den Arm zum faschistischen Gruß. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Walter Rauf! Heil! Heil! Pinochets deutsche Paten. Eine Spurensuche. Feature von Wilfried Hüßmann. Es sprachen Maximilian Held, Henning Nören, Hans-Jörg Krumpholz, Tilma Kuhn, Claudia Sandoval, Udo Schenk und der Autor. Technische Realisation Michael Kube. Regieassistenz Marie Hecht. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.